Geste, da fühlst du sie auch. Dein Kopf dreht die Kreise und die Bögen, die du um ein Haar wär's jetzt passiert. Nochmal den Moment, die Gedanken über was denn jetzt eigentlich wird. Und schon wieder die Phrasen in deinem Gehirn, all die Schwüre und Formeln, die dich irritieren. Ein Versprechen, das man nicht spricht, hat keinen Wert. Steh auf, lass es sein, bleib liegen, friss in dich hinein. Wenn du morgen noch lebst, dann mal sehen. Steh auf, lass es sein, bleib liegen, friss in dich hinein. So ein Leben macht doch keinen Sinn. Hast du einmal nichts Besseres zu tun? Nur noch ein paar Stunden, vielleicht kannst du ja dann endlich für immer ausruhen. Und schon wieder die Phrasen in deinem Gehirn, all die Schwüre und Formeln, die dich irritieren. Ein Versprechen, das man nicht spricht, hat keinen Wert. Steh auf, lass es sein, bleib liegen, friss in mich hinein. Wenn du morgen noch lebst, dann mal.